Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Filmexe-Podcasts, beziehungsweise zu einer Sonderausgabe. Wir werden uns heute mit den neuesten Trailern beschäftigen zu Star Wars Rogue One und Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ja. Und Doctor Strange. Richtig? So ist es, ja, das ist korrekt. Ja, wo wollen wir anfangen? Mir ist es egal, ihr könnt euch aussuchen. Ich bin für alles zusammen. Obwohl, ich will Rogue One gerne als letztes. Machen wir jetzt Doctor Strange, dann haben wir noch zwischen den Disney-Filmen, haben wir dann noch was. So Meinung reihum wollen wir machen, oder? Ja. Genau. Gut, ich habe den Trailer ja vor 5 Minuten zum ersten Mal gesehen, kenne auch nicht die Comic-Vorlage. Es gibt schon einen Doctor Strange-Film, ja, ne? Nee. Aber der kommt schon mal irgendwo vor, oder? Nee. Also es gab bestimmt mal irgendwann Doctor Strange-Film in irgendeinem, glaube ich. Doctor Strange ist schon sogar bei Marvel zu abgedreht. Okay. Also das erwähne ich jetzt nochmal. Gut, also ich weiß nichts drüber, ich kenne seine Kräfte eigentlich auch nicht richtig. Fand den Trailer, der sah aber ganz gut aus. Na, das ist ja der Sorcerer Supreme, der tolle Supermagier. Also, ich muss sagen, vielleicht übertreibe ich es jetzt, aber ich finde den halt ultra scheiße. Ich finde halt richtig, es ist halt so ein richtiger, es hat so das Feeling von so einem 0815 Marvel-Trailer, sodass nichts von dem Trailer irgendwie berührt mich oder trifft mich und ich finde vor allem, das sieht mies scheiße aus. Echt? Ich finde der gesamte, jetzt nicht unbedingt die Effekte sind halt die Effekte, meine Güte, die werden, ja, fast alle Marvel-Filme werden ja von ILM gemacht und das ist die beste Firma, also darüber kann man ja nicht meckern. Aber der Style von dem Film, so, ich finde, es sieht überscheiße aus. Echt? Und das habe ich habe eigentlich voll viel erwartet irgendwie und es ist halt, ich finde es ziemlich belanglos, um ehrlich zu sein. Ja, ich finde, das ist noch schon was anderes in dem Trailer. Also, vor allem zu anderen Marvel-Filmen. Irgendwie, da wo er da, also keine Ahnung, das hat man jetzt eigentlich erkannt, was es da eigentlich soll, wo diese drei Städte da so. Ja, gut, aber das ist. Also weiß man ja nicht, was daraus wird, aber das macht mich schon zumindest neugierig. Das ist anders als bei Ant-Man, wo ich dachte, oh Gott, was ist das denn jetzt für ein Kack? Also das war ein schlechter Trailer von Ant-Man. Aber ganz ehrlich, das. Also. Zum Beispiel die klappende Stadt hatten wir auch in Inception, da sah es fünfmal besser aus. Und das ist 6 Jahre her. Also warum? Also gut, die Assoziation zu Inception hatte ich tatsächlich auch. Ja. Ich fand auch, es wirkte ein bisschen Effekt an Effekt und hat nicht so viel ausgesagt. Aber ich weiß halt nicht, ob das ein Trailer überhaupt muss. So. Naja, ich meine, ein Trailer sollte ja das Gefühl geben, dass du ihn sehen willst. Ja. Und wie soll ich ihn sehen, wenn der Style super eklig aussieht? Also ist ja auch eine Sache, die jeder anders sieht irgendwie, aber zum Beispiel bei diesem einen Schuss, wo er so sogmäßig irgendwie so reinfällt in irgendwas. Also, ich weiß nicht, ob das nicht so rausgeworfen wird aus dem Körper. Ja, und da sah scheiße aus, finde ich. Ja, fand ich seine Reaktion richtig dumm, wie er dann so auf seine Hände guckt. Das fand ich. Nee, einmal fällt er so gesagt und alles zieht so an ihm vorbei, super schnell. Das sah auch komplett behindert aus. Das ist Wir können ja kurz noch vielleicht erwähnen, was wir da jetzt genau sehen, zumindest für die ihn noch nicht gesehen haben. Also wir sehen ja halt Benedict Cumberbatch als, was ist er denn, Arzt war er, scheinbar. Und reist dann nach Indien, Tibet, irgendwo hin, um ein Supermagier zu werden. Und dann sehen wir Tilda Swinton, die seinen Geist aus ihm raushaut. Und dann kommt VWX und dann ist er dabei. Und der eine, der sich da umgedreht hat, der Schwarze, ist doch der Slave, der 12 Jahre Sklave, oder? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie der heißt, Schüttel. Ejofor oder sowas? Mit Nachnamen? Irgendwas komisches jedenfalls. Ja. Aber keine Ahnung, ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Also er hat mich Da haben mich die beiden Trailer jetzt noch kommen weit aus dem Meer umgehauen als der, muss ich ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Weit mehr. Wobei Marvel-Trailer ja nie so, also ich finde, die machen nie einen wirklich guten Trailer. Naja, aber so, also, okay, ich meine, du hast auch noch keine, du hast noch keine Beziehung zu dem Charakter natürlich, ne, aber, also zum Beispiel die Guardians of the Galaxy-Trailer waren alle super geil. Ja, okay, dann, das war eine Ausnahme. So, und selbst sowas wie als ein Civil War oder sowas, der hat immer so die Augenblicke, so wie wenn Captain America sagt, ja, von wegen, tut mir leid, aber er ist mein Freund, und Tony Stark sagt, ja, ich war auch dein Freund irgendwie. Und das trifft mich zumindest noch irgendwo, aber da hat mich gerade überhaupt nichts getroffen. Ja, aber da kennst getroffen. Du die auch schon. Ja, also da ja aber in Guardians of the Galaxy kannte ich auch keinen, aber trotzdem war der Trailer ja, nice. Da werden die am Anfang noch so voll... Ja, bei Guardians of the Galaxy haben sie es gut gemacht. Aber zum Beispiel, jetzt könnte man ja als Vergleich mal den Captain America 1 Trailer angucken. Was die da macht, ist wahrscheinlich auch nicht so krass. Genau so beschissen. Das ist halt das Problem, wenn die jetzt wieder zu einer Origin-Story zurückgehen müssen, wo wir jetzt noch ein paar kommen werden. Ja, absolut. Aber, naja, da fällt mir ein, da habe ich gestern geschrieben, die News dazu, dass 2020 ja Phase 4 von Marvel anfängt. Also nach Infinity War, also wo sie dann endlich gegen Thanos kämpfen. Und dann haben sie angekündigt, dass Phase 4 eingeleitet wird mit Guardians of the Galaxy 3. Was ich eigentlich ganz cool fand. Dass der noch kommt. Naja, sie haben ja auch angekündigt, dass Guardians of the Galaxy, dass die Guardians of the Galaxy in Infinity War dabei sind. Auftreten. Ja. Ja. Nee, also alles andere wäre auch irgendwie Quatsch gewesen. Das stimmt. Aber ist ja noch eine Weile hin. 4 Jahren. Marvel Phase 4, das ist. Ja. Das ist absurd. Also wirklich, irgendwann ist es absurd, aber... Sie haben es doch durchgeplant bis 2028 wohl. Oder 24. Na, ich bin mal gespannt, wie viel Warner Brothers jetzt durchgeplant hat. Ich glaube, die haben 2 Jahre geplant. Das kann ich ja mal ganz kurz einfach mal reinwerfen, als wir letztens über Comic-Verfilmung geredet haben und auch über Batman vs. Superman, wo ich meinte, mal gucken, ob der überhaupt Plus macht. Macht er nicht. Steht jetzt schon fest. Hm. Jetzt ist es wirklich ein Stein gemeißelt. Man muss sich einfach mal vorstellen, dass der Film wird quasi, der wird in den USA, und was so der wichtigste Markt ist mit Abstand, weniger einnehmen als Deadpool. Und Deadpool ist ein 2D-Film, der nicht in großen IMAX-Zahlen lief, der mit 58 Millionen pro Zivote, der R-rated ist. Und Batman vs. Superman ist PG-13 mit 3D, mit IMAX, das sind weniger ein. Also am Ende hat er, glaube ich, 900 Millionen, 940 Millionen weltweit einnehmen, aber letztendlich unterm Strich ist es ein Flop. So, und das ist halt eine Riesenenttäuschung, Mann. Das ist also. Ja. Ich hab nur die Hopes. Sorry. Ich hab nur jetzt irgendwie die Hoffnung noch, weil jetzt bekannt gegeben wurde, dass Ben Affleck den Solo-Batman-Film macht. Ja. Das ist ja fest. Wobei ich mir auch nicht so ganz vorstellen kann. Also, ist natürlich eine interessante Meldung, aber was daraus jetzt wird, also. Ben Affleck ist ein super guter Regisseur, also. Ja. Wenn, dann lass ihn machen. Und außerdem kommt ja noch Suicide Squad. Das hebt das ganze DC-Universum nochmal an. Da haben wir jetzt nicht den Trailer gesehen, den neuen. Wer habe ich gesehen, aber. War der gut? Nämlich gar nicht gesehen. Also, ich fand ihn. Also, im Prinzip ist genau. Also, ich fand den zweiten Trailer super geil. Der Bohemian Rhapsody Trailer. Ja. Problem war halt nur, dass in dem Trailer jetzt nicht mehr die Musik von Dingsbums drin war. Queen. Ja, und deswegen war er nicht mehr ganz so cool. Schon wieder schlecht. Aber, Der Film wird halt, glaube ich, super überstilisiert werden, super überzogen, aber das ist, glaube ich, genau das Richtige. Also, außerdem ist der Regisseur von Suicide Squad, ist der Typ, der Fury gemacht hat. Okay. Der macht den. Und ich fand Fury super gut. Mhm. Und ich halte von dem eine Menge. Und ich glaube, der kann das auch ganz gut. Ja. Und er ist nicht Zack Snyder. Das ist ein Sprung nach oben, definitiv. Und es gab da auch letztens die Meldung, dass sie aber, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie den Film nochmal umschneiden oder Neudrehs angeordnet haben. Neudrehs waren schon, glaube ich. Ja, oder irgendwas. Also sie wollten den Film auf jeden Fall lustiger machen. Was ich auch schon wieder so richtig dumm finde. Die haben gemerkt, oh, Bei Batman vs. Superman haben die zwei Witze nicht gereicht, die wir drin hatten. Naja, sie wollen auch ein PG-13-Rating haben. Ja, gut. Ja. Ja. Aber ich glaube, wir schweifen ab. Ja, also wieder zurück zu Doctor Strange. Wann kommt der? Der kommt dieses Jahr noch, ne? Ja, der kommt im November. Ja. Ja, und wie ist jetzt nach dem Trailer? Freuen wir uns drauf? Also ich freue mich eh drauf. Benedict Cumberbatch. Ich kann ja schon sagen, ich gucke mir eben Kino an. Ja. Weil ich mir eben mal im Kino angucke. Und Benedict Cumberbatch ist dabei, also das sind die beiden Gründe. Ja, nicht nur Benedict, da ist ja jeder dabei. Hier der Chiu Dingsbums. Tilda Swinton, Mads Mikkelsen. Das ist schon wieder so ein Cast, das kann man sich irgendwie... Mads Mikkelsen ist da, oder? Ja, ist der Bösewicht. Ja. Ja. Also ist er wieder... Also ist er kacke und stirbt am Ende. So wie der Marvel-Bösewicht. Mhm. Aber, ja. Also freuen wir uns drauf. Ja. Ja, irgendwie schon. Okay, dann kommen wir zum nächsten Film. Das war Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Mit Eddie Redmayne. Colin Farrell. Wie? Colin Farrell. Ach ja, ja gut, der war für zwei Bilder zu sehen, ne? Und und hat die ganze Zeit geredet. Ach, das war der? Das war er, die ganze Zeit. Ja, dann ist er viel drin. Mhm. Ja, und den fand ich super, den Trailer. Also der... Den zweiten Trailer. Mhm. Ja, der erste Trailer, der war irgendwie doof. Da haben sie ja nichts gezeigt. Aber jetzt der zweite, der war... Ich weiß nicht, war so wie nach Hause zu kommen, zu Harry Potter. Hat irgendwie... Ja. Gepasst. Ja, ja, ich fand den auch gut. Das haben sich ja viele gewünscht, dass das mal so ein bisschen aus diesem Setting, wo die alten Harry Potter-Filme alle gespielt haben, mal ein bisschen rausgebracht wird. Und obwohl sie davon jetzt nicht so viel gezeigt haben, passt es ja ganz gut, weil es 70 Jahre vorher spielt. Das heißt, das, das hat ja bei Harry Potter hätte dann irgendwann gestört, wenn man überlegt, da sind Logiklücken drin, wenn die Muggel so dargestellt werden, als könnten die nichts ausrichten. Und vor 70 Jahren hatte man die Technik nicht, da passt das dann, finde ich ganz gut. Die zeigen doch ziemlich viel, was man noch nicht gesehen hat. Also die zeigen ja eigentlich, der gesamte zweite Trailer besteht ja eigentlich aus der amerikanischen Zaubererwelt. Ja, genau. Oder? Also die zeigen ja eigentlich ziemlich viel. Was ja, noch ja, ja, das also, okay. Ist auch gut. Nee, was ich meinte war, hätten sie es jetzt nicht 70 Jahre nach vorne verfrachtet, sondern jetzt im Jahr 2015 spielen lassen, das hätte ich ein bisschen schwierig gefunden. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich immer nicht so viel von Harry Potter gehalten. Also ich habe die Bücher gelesen, die habe ich alle irgendwie geliebt und natürlich fand ich die ersten drei Harry Potter Filme auch total geil, weil da war man noch super jung und natürlich fand man das toll. Aber letztendlich, wenn ich immer so zurückgeblickt habe auf die Harry Potter Filme, fand ich eigentlich alle, also bis auf ein paar fand ich eigentlich alle immer nicht so dolle. Die waren alle nicht schlecht, aber die waren jetzt auch alle nicht toll. Und aber als der Trailer kam und ich den gesehen habe, hatte ich so eine Gänsehaut. Ich weiß auch gar nicht warum. Das war irgendwie so, das war also, ich finde der Trailer ist auch super geil gemacht einfach mit dieser ersten Hälfte und mit der zweiten Hälfte. Und wenn in der zweiten Hälfte das Harry Potter Thema so angespielt wird und so ganz groß kommt, super fett, also richtig fett. Und das Colin Farrell mitspielt, finde ich eigentlich super geil, weil ich bin totaler Fan von Colin Farrell. Leider ist halt irgendwie so 90% aller seiner Filme sind riesen Flops. Ja. Mal gucken, was passiert. Aber ich finde auch, dass Eddie Redmayne super reinpasst. Und ich finde vor allem, der Film wirkt vom Style her genau wie ein Harry Potter Film. Das ist total krass. Das ist also, wie als hätten sie nie aufgehört, Harry Potter Filme zu machen. Ist ja auch derselbe Regisseur ja. Wie die letzten Harry Potter Filme. Wie heißt denn der nochmal? Irgendwas mit D, glaube ich, heißt der. David Yates, ja. Ja. Nee, also Fantastic Beasts fand ich super gut. Definitiv. Und ich glaube, der kommt ziemlich zeitgleich mit Doctor Strange. Auch im November. Also ist ja nur der erste Teil, ne? Fantastic Beasts? Ja. Es werden ja drei schon wieder. Hatte sie dazu eigentlich auch die Geschichte vorher aufgeschrieben? Ja. Ja, ne? Es gab ja ein Buch dazu, aber das war nicht, das war glaube ich keine Geschichte, sondern es war eine Enzyklopädie über fantastische Wesen und geschrieben von dem Eddie Redmayne Charakter. Ja. Nee, aber sie ist ja krass involviert. Also man konnte ja, glaube ich, schon im Trailer sehen, dass die den produziert mit und keine Ahnung was. Und sie hat ja irgendwie immer so das letzte Wort. Ja. Bei allen Sachen. Das hat sie sich ja immer rausgenommen. Ja. Was aber teilweise, glaube ich, auch den Film nicht gut getan hat, um echt zu sein am Ende, aber. Wobei ich auch nicht verstehe jetzt schon wieder, Colin Farrell ist doch kein Amerikaner. Das ist auch ihre, ja. Mhm. Warum, also, na gut, wird man wahrscheinlich noch im Film dann sehen, aber ich habe schon wieder das Gefühl, dass sie wieder nur Engländer rausgesucht hat. Natürlich. Aber das macht ja dann jetzt keinen Sinn mehr. Also, es hat vorher. Ja, du weißt doch nicht, ob Colin Farrell ein Amerikaner spielt. Ja, gut, ja, eben, das meine ich, dass man dann das auch sehen wird, aber er ist ja in Amerika und das, was er zu ihm sagt, dass er sich wundert, warum Albus Dumbledore ihn so interessiert an ihm ist. Also, es hört sich so für mich an, als wäre er vielleicht Amerikaner. Aber es ist ganz geil, finde ich, wie auch die Parallelen irgendwie gezogen werden, so von wegen aus Hogwarts rausgeschmissen, aber Albus Dumbledore hat viel von ihm, du siehst ihn nicht, aber halt hat viel. Er wird halt irgendwie reingebracht. Der ist doch auch tot, oder? Der Darsteller von Albus Dumbledore? Na, vom ersten. Vom ersten. Aber der zweite ist. Der zweite lebt noch. Lebt, glaube ich, noch, ja, fertig. Aber die können ja eh nicht denselben nehmen, ist ja vor 70 Jahren gewesen. Ja. Obwohl. Na doch. Weil, wie alt waren Dumbledore in den Harry Potter Sachen? Der war doch so 100 Ende oder sowas, ne? So 180 oder so war das. Aber war das nicht vor 70 Jahren, war das nicht die Zeit auch mit Grindelwald? Was im genau. Hätte ich jetzt nämlich auch so gedacht, ja. Ja, aber es gibt doch auch die ganzen. Es gibt auch die ganzen Voldemort-Flashbacks, wo er 40 Jahre jünger ist und da sieht Dumbledore genauso alt aus. Also es ist doch, also. Ja. Hä, aber war nicht Dumbledore? Würde nicht im allerersten Harry Potter, da gibt es auch diese Karten bei diesen Schokoladenfröschen. Ja. Wo, wie man drin ist, und der manchmal ist er nicht drin, ist halt nicht da. Und da steht doch sein Alter drauf. Da steht sein Alter. Weiß oder so. Nee, ich glaube, da steht sein Alter und ich glaube, das war irgendwas. Vielleicht, ich glaube, es war irgendwas mit irgendwie 140, 150 Jahre oder sowas. Er ist so super alt, Dumbledore. Ja. Aber das mit Grindelwald war doch 1940, das war doch so. Genau, das war so angelegt. Und da. Zweiter Weltkriegzeit, ja. Naja, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall wird er wahrscheinlich nicht vorkommen. Wer? Na, Dumbledore. Ach so. Jetzt hier. Naja. Lass mal ganz kurz überlegen, wer könnte denn vorkommen noch? Niemand, oder? Also, welche alten Leute. Wissen wir genau, wann Fantastic Beasts spielt? 70 Jahre vorher. Harry Potter, die spielen ja alle in den 90er oder so. Mhm. Anfang 90er. Also jetzt in den 20ern, 30ern. 30er Jahre. Naja. Irgendwelche Leute, die schon. McGonagall vielleicht. Ja, aber auch das, wenn es in Amerika spielt, vielleicht. Weil hier der Zauberstabmacher Flitwick heißt er? Nee, der heißt Ollivander, ja. Vielleicht macht er einen Ausflug da. Aber das ist dann schon wieder so ein kleiner Charakter, das ist dann. Wann? Nee. Vielleicht dieser. Ah, nee, weiß auch nicht. Weiß nicht, wie dann gesagt wurde, dass es her ist, dass der Erste, der da diesen Basilisken oder so. Ach so, du meinst Salazar Slytherin oder was? Ja, das waren alles die Gründer von dem Schulhaus, aber das ist ewig her, glaube ich. Ich glaube, das ist doch ein paar hundert Jahre her, also davor. Ja. Aber zum Beispiel die Tochter von Ravenclaw, die ist ja auch in einem der alten Filme. Im siebten ist die da. Die irgendwo in diesem Haus noch umsetzt oder so. Nee, die ist als Geist ist sie da. Ach so, ja, die könnten sie mit reinnehmen, ja. Also irgendwas werden sie machen. Oder Harry Potter reist mit seinem Zeitding in die Welt. Dreht 100 Millionen Mal. Das ist ja richtig gut. Hermine taucht so plötzlich auf. Und dreht einfach weiter, sofort wieder weg, nur so ein Bild. Ja, irgendwie sowas. Haben sie auch bei Batman wie Superman auch gemacht. Mit dem Traum, wo Flash plötzlich. Das war so komplett behindert. Sorry, das war so komplett behindert. Es ist so. Ja, freuen wir uns auf den Film? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin drauf. Ja. Dann, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, ne? Nee, ich glaube nicht. Also. Dann zum letzten Film, worüber wir vielleicht am längsten reden, wobei ich habe nicht so viel dazu zu sagen. Rogue One, a Star Wars Story. Hm. Ja, ich glaube inzwischen heißt es doch Star Wars Anthology, richtig. Echt? Ich glaube, also es wurde entweder von Anthology zu Star Wars Story oder von Star Wars Story zu Anthology genannt. Dann andersrum. Also zu Star Wars Story. Okay. Aber ich nenne ihn eh nur Rogue One. Ja, egal, was danach kommt. Ja. Also. Genau, Stefan hatte vorhin schon gefragt, woher der Name kommt, Rogue One. Weißt du das? Ist sie Rogue One? Naja, also das soll der Trailer ja zumindest zeigen. Dass sie es ist. Ja, am Ende steht sie ja in einem imperialen TIE-Fighter-Anzug da. Okay. Hast du Was nicht ist das? gesehen? Ich weiß ja nicht, was es ist, was sie anhat. Naja, der ist auch das imperiale Symbol ist auch hier zu erkennen. Okay. Hier, das ist die imperiale Ausrüstung, die Pro-TIE-Fighter-Piloten haben quasi. Okay. Also ist sie Doppelagentin oder? Na, weiß man ja nicht. Hm. Sonst müsst ihr ja den Film nicht angucken. Ja, keine Ahnung. Man kann auch vorher schon alles. Na, sag doch mal was zum Ja, Trailer. mich hat es jetzt nicht so umgehauen. Warum? Also ich habe ja eh keine mega Verbindung zu den alten Teilen oder überhaupt zu Star Wars. Und da hat mich jetzt nichts so gefesselt. Und ich finde sie nicht sehr sympathisch von dem, was sie da erzählt. So auf den ersten Blick. Und ich verstehe manche Sachen nicht. Lawrence Fishburne, wie der da rumturnt, finde ich auch wieder komisch. Und ich verstehe. Ja, keine Aber diese Ahnung. Aussage so, Lawrence Fishburne, wie er da rumturnt, der kommt halt einmal ins Bild gelaufen. Ja, aber warum schon wieder? Ja, aber das Hat er noch ist, nicht. weißt du doch nicht. Ja. So, und er sieht mega cool aus und hat Text und so weiter, aber du hast doch überhaupt keine Ahnung von ihm. Er kommt nur Ja, einmal ins Bild aber gelaufen. alle, die ja durchs Bild laufen, finde ich nicht so toll. Also Ja, ich kann ich sagen. kann sagen, ich habe ja, wie gesagt, auch keine Star Wars-Verbindung, so, oder noch weniger als Stefan. Deswegen, ich fand den Trailer zu Staffel 7, nicht Staffel 7, zu Folge 7 auch ganz nett. Fand den aber tatsächlich Besser. besser, Ja. ja. Wobei ich jetzt gar nicht mich darüber freuen konnte, ach, den Charakter bringen sie rein oder ich kenne nicht mal so richtig die Namen, dann sagen sie irgendwie Boba Fett sieht man da oder sonst was. Und, ne? Aber Wie auch immer. ich erkläre euch das mal. Ja, du kannst mir gleich erklären, was ich sagen wollte. Ansonsten fand ich den Trailer gut gemacht und es hat mich auch nicht gestört, dass die Charaktere da irgendwie kurz aufgetaucht sind. Fand die Besetzung, Forest Whitaker fand ich auch gut. Ich fand diese, was ist das, diese Sirene, die da auftaucht, fand ich auch. Ja, das ist auch einfach super geil, weil das ist auch eine Anspielung wieder, aber. Ja, toll gemacht und auch diese. Ich weiß nicht, ob es ein Kamerafahrt ist, beziehungsweise am Ende dieser Shot, wo man von unten diese. Die AT-ATs hier ankommen. Genau, fand ich eigentlich alles gut. Also. Na dann. nee, also ich fand, als ich den Trailer gesehen habe, ich glaube, ich habe inzwischen 50 Mal geguckt oder sowas. Und ich finde. Also ich habe genau das, was ich erwartet habe. Und das ist einfach so fett, weil der Regisseur von Rogue One, der Gareth Edwards, ist ja der Regisseur von dem neuen Godzilla-Film quasi. Und, Monsters. ja, Monster. genau, ja, aber den kennen jetzt, glaube ich, nicht so viele deswegen. Und was der halt kann, mehr als alles andere, ist, der kann inszenieren, wie momentan finde ich kein zweiter das extrem. Also ich rede jetzt nicht von Story oder sonst was irgendwie, sondern wirklich einfach nur vom Inszenieren her. Und ey, was für Schüsse das gibt in dem Trailer, die so unfassbar krass sind. Einfach so, also dieser Schuss, wo die Scheibe in den Todesstern eingesetzt wird und dieser riesige Schatten fällt über den. Und du kannst zuerst, kannst du überhaupt nicht irgendwie in Verbindung setzen, wo gerade was vor irgendwas ist und dann siehst du die super Totale und wie das und denkst einfach nur, oh fuck. Und das ist, also vor allem, ich finde, es ist, also es ist wirklich was anderes so. Es ist nicht, es wirkt nicht so wie irgendwie Star Wars 7 oder als wäre es irgendwie ein weiterer Teil, sondern als wäre es wirklich so was Eigenständiges. Und das sind doch ganz viele Elemente, die es bisher auch noch nicht gab. Und alles sieht so roh aus. Und es sieht, ich finde es super fett und auch, ja, diesen einen Schuss, wo irgendwie so ein ganz grober Panzer irgendwie rangefahren kommt und davor stehen so Stormtrooper, das ist eine ganz kurze Aufnahme. Das ist alles super fett. Und ich finde Ben Mendelsohn oder wie ausgesprochen wird, finde ich so badass in dem Trailer, also Er steht richtig ja nur kurz da, mächtig. oder? Na, es gibt zwei Schüsse mit ihm. Einmal, wo er halt so dasteht, aber das sieht, also auch wie Gareth Edwards das halt filmt, halt so leicht von oben und so super geil zentriert in der Mitte und der steht da wie so ein, keine Ahnung was, es sieht unfassbar fett aus. Und dann gibt es so eine Aufnahme, wo wir quasi genau hinter ihm sind, also hinter ihm mitfahren und er immer diesem fetten weißen Umhang über so einen See läuft und überall liegen Leichen und so weiter. Und der Film wirkt härter als alles, was man bisher gesehen hat, so Star Wars-mäßig. Der wirkt, ja, irgendwie mehr greifbar, irgendwie finde ich noch so, als das alles uns auch. Also muss man sich jetzt vormachen, ne? Die Aufnahme, wo die AT-ATs da laufen und auf die schießen, die über den Boden laufen, ist komplett nur Fanservice, ist ja klar. Aber Das sieht so fett aus. Das sieht so abartig fett aus. Das sieht aus wie, als hättest du ein Screenshot, ein Battlefront gemacht und es einfach lebendig gemacht. Und auch die Aufnahme, wie Ben Mendelsohn mit diesem Umhang da über diesen See läuft quasi, sieht genauso aus wie ein Battlefront, wenn du mit Darth Vader über irgendwo rumgehst. Und es sind da Millionen Anspielungen in dem Trailer von wegen, was kommen könnte. Also es gibt einmal diese ganz kurze Aufnahme, wo jemand in einem schwarzen Umhang sich so hinkniet vor so einer leuchtenden Säule, die vor ihm steht. Und links und rechts von der leuchtenden Säule sind zwei rote Guards. Und diese roten Guards gab es in der gesamten Geschichte Star Wars nur einmal, und zwar sind das die imperialen Wachen von Palpatine. Okay. Die sind nur da, um ihn zu schützen. Und man sieht ja nicht, welche Person sich da hinkniet. So. Darth Vader hat zwar nie einen Umhang getragen, aber da ist ja jemals eine Person, die sich halt hinkniet vor irgendwie die, was auch immer da ist in dieser weißen Säule. Und es gibt ja auch die Theorien, dass quasi Snoke da eingebaut wird. Der aus Star Wars 7. Ja. Okay. Und da gibt es einen ganz kurzen Schuss mit so schwarzen Stormtroopern, die eine schwarze Rüstung tragen, was auch das erste Bild war, was quasi einen Tag vor dem Trailer kam. Mhm. Und diese schwarzen Stormtrooper sind nämlich die Death Trooper. Und die Death Trooper, das ist der Elite-Squad von Darth Vader. Und die sind in allen Büchern drin und so weiter. Und in den Büchern heißt es halt immer, wenn die da sind, dann ist Darth Vader nicht weit weg. Aber dann taucht er wahrscheinlich bald auf oder so. Und es gibt ja jetzt seit irgendwie einem halben Jahr, reden sie ja darüber, ob Darth Vader in Rogue One drin ist. Und ob er eine große Story hat. Und jetzt wurde ja irgendwie von überall confirmed, dass er drin ist. Aber man weiß nicht, wie viel. Und deswegen haben sie ihn ja extra nicht reingepackt in den Trailer, aber halt den Death Squad. So, damit alle sagen, okay, wahrscheinlich ist das, aber wir wissen es noch nicht genau. Ja. Und was mich wundert ist, weil du hast ihn von Mads Mikkelsen, ist ja in Rogue One. Ja, ist er auch drin, ja. Aber er ist nicht im Trailer. Ach so. Du siehst ihn nicht. Es ist wieder genau das gleiche wie fucking Luke Skywalker. Du siehst ihn halt einfach nicht. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass er einfach Vader ist und er den Anzug einfach trägt. Oder warum so. Sollten die das machen? Warum nicht? Das würde ja gar nicht sein. Naja, also ich habe schon die ersten bei Star Wars Leaks, gute Seite, steht zumindest drin, dass Darth Vader mitspielt, dass Hayden Christensen aber offiziell bekannt gegeben hat, dass er nicht gecastet ist. Ja. Aber dass jemand anders den Typen im Anzug steht. Ja, aber vielleicht labert er auch Scheiße und er ist drin. Da gab es doch die Meldung, dass sie brauchen ja für Darth Vader keinen Schauspieler. Sie brauchen ja nur einen großen Typen da drin. Und dann gab es jetzt die Meldung, dass sie so einen Typen, der auch bei Guardians of the Galaxy mitspielt, aber nie eine große Rolle hat. Das ist, sondern der Chris Pratt die Kopfhörer wegnimmt. Mhm. Also so ein Alien, der da war. Den sollen sie wohl genommen haben. Aber ist ja auch egal, weil sie brauchen ja nur einen großen Typen und die Stimme macht eh wieder James Earl Jones. Ja. Wenn er überhaupt redet. Ich weiß nicht. Ja. Aber nee, ich fand den ganzen Trailer super geil. Also, ich hab nicht erwartet, dass ich es besser finde als Star Wars 7. So. Also, gut, Star Wars 7 ist eine andere Art von Trailer. Dann denkst du dir bei jedem Bild immer, wirst du an tausende Sachen irgendwie dran erinnert und deswegen fühlst du dich toll. Aber Rogue One wirkt halt wirklich frisch und nice und cool und ich freue mich mega drauf. Und was ist das für ein Typ, der da mit dem Stock gegen die... Das ist Donnie Yen. Das ist Ip Man. Ja, ja. Ja. Das ist auch ein Rebell dann wahrscheinlich, ja. Naja, man weiß es ja nicht. Also das ist doch geil. Also allein so, ja, wer ist es denn? Ja, es ist halt ein Neuer. Ja, du hast ja wahrscheinlich schon 100 Theorien dazu durchgelesen, wer es ist. Nee, eigentlich nicht. Also darüber habe ich ja bisher am wenigsten gelesen. Also es soll irgend so ein Obermönch-Priester sein oder sowas. Aber es ist halt die Geschichte von dem Rebellentrupp, der die Pläne vom Todesstern gesammelt hat, was man bisher noch nicht wusste. Deswegen hat man auch keine Ahnung, wer die alle sind. Ist ja auch okay. Aber das wird schon alles ordentlich eingeführt werden und so weiter. Also ich glaube, da muss man sich am wenigsten drüber Sorgen machen. Aber interessant wäre einfach nur, wer alles vorkommt. Weil Boba Fett könnte ja im Prinzip auch vorkommen. Eigentlich. Ja. Ja. Der kriegt doch seine eigene Geschichte noch. Hm? Er kriegt doch noch seine eigene Geschichte. Ja, ja, aber es, zum Beispiel, es könnte auch im Prinzip könnte auch Obi-Wan auftauchen. Ja. Im Prinzip könnte auch Vader auftauchen. Vader auftauchen. Palpatine auch. Snoke auch, weil da müsste er schon gelebt haben. Ja, locker hätte er da schon gelebt. Hat er dann nicht auch. Na, wie viele Jahre vor dem vierten Teil ist es denn? Das ist genau vor dem vierten Teil. Ja, das können auch alle auftauchen, die auch im vierten sind. Leia. Weil ich nicht weiß, wie die das machen wollen. Komplett VfX rüberrotzen. Nee. Han Solo. Können sie ja hier mal Han Solo neu, gleich die neue Besetzung testen. Ja, stimmt. Naja, ey, man wird sehen, aber ich hoffe einiges so, von dem Film. Aber was das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, wir sind es ja irgendwie gewohnt, 10 Jahre auf einen Star Wars-Film zu warten. So. Mhm. Weil jetzt irgendwann, also irgendwann wird er bestimmt kommen, aber wann wird so der Augenblick eintreten, wo ein neuer Star Wars-Film da ist und man sagt irgendwann, ja, gucke ich mir morgen an. Oder so, oder wo man einfach sagt, ah, okay, ist wieder ein neuer Star Wars-Trailer da. So, wann wird die Ernüchterung kommen, wo man einfach sagt, jetzt ist nichts Besonderes mehr. Weil, also, ich fand das immer noch was besonders für mich, dass ein Star Wars-Trailer rauskam. Mhm. Aber ich glaube, spätestens, wenn irgendwie Episode 8 durch ist, ich glaube, dann ist es nichts Besonderes mehr. Ja, müssen sich wieder irgendwas Neues einfallen lassen. Irgendwas, dann müssen sie in jedem Trailer was Besonderes drin haben. Ja. Aber, naja. Ja, und freuen wir uns auf Rogue One. Ich freue mich mega auf Rogue One. Also. Wann kommt der wieder im Dezember? Wieder im Dezember. Gleiches Wochenende quasi, einfach nur ein Jahr später. Wir sehen doch jetzt jedes Jahr ein Star Wars. Ja. Kommen die alle drei innerhalb von einem Monat. Die Filme, die wir jetzt haben. Und eine Woche nach, ja, eine Woche danach kommt Assassin's Creed nach Rogue One. Also, ist der Film schon mal gefloppt. Ja. Nee. Vielleicht wird er auch mega erfolgreich, das wissen wir ja nicht. Aber es ist auf jeden Fall keine gute Position, eine Woche nach Rogue One zu starten. Oder ist ganz gut und so erfolgreich, dass Rogue One floppt. Alle Leute denken sich, oh, es ist ganz gut. Ah, ich glaube, dass das war jetzt, wollte ich jetzt mal sagen. Zu Fantastic Beasts wollte ich das eigentlich noch sagen vorhin. Sorry, dass ich jetzt so reingrätsche. Ich glaube, Warner Brothers macht extra einen Dreiteiler raus, weil die brauchen wieder irgendwie eine Cash-Cow. Mm. Und ich glaube, die haben jetzt ganz deutlich gesehen, dass die Justice League, so wie sie jetzt angegangen sind, zumindest wahrscheinlich nicht so eine Cash-Cow sein wird. Und wenn sie das zumindest richtig machen, haben die zumindest was. Oder sie machen aus Batman Found Footage Film, so dass er nichts kostet. Irgendwie der sie haben Batmans geheime Videotagebücher gefunden, die er gegen den Joker kämpft. Oh Gott, ey. Das ist alles so traurig. Wahrscheinlich kommt aber morgen oder übermorgen der finale neue Warcraft-Trailer. Okay. Also, Duncan Jones hat zumindest gestern irgendwie auf Twitter irgendwie sowas. Kommt der nicht auch nächsten Monat? Ende Mai, diesen Monat. Der kommt Ende Mai. Ja. Also Ende Mai hier und am 1. Juni Wochenende quasi dann starten. Der kommt jetzt ziemlich früh. Ja, weil hier einfach die Warcraft Fanbase ist. Die sind alle in Asien. Ich habe auch mal letztens gesehen, hier ist ja also so, was Warcraft-Marketing angeht, passiert so hier und in den USA gefühlt nichts, wirklich gar nichts. Und wenn du aber mal irgendwie im Warcraft-Reddit unterwegs bist oder sonst wo, in Asien ballern die halt alles zu. Ich glaube, 90% des Marketing-Budgets geht für den asiatischen Raum drauf. Und ohne Scheiß, der Film kann in den Raum so austicken, wenn die das richtig machen. Das ist Wahnsinn. Also, das ist. Ich verstehe nicht. Man muss doch einfach nur irgendwer mal einen StarCraft-Film machen. Ist doch schon. Ja, was? Also, guck mal. In Japan hast du schon alles hier drin. Warcraft. Du meinst in Korea. Ja. Warcraft ist ja einfach das Größte. So, und. Also, World of Warcraft. Und darüber, ich glaube. Da kann man sich nicht mal drüber streiten, das ist einfach so. Das ist nun mal das Größte. Und andererseits sagen aber auch viele World of Warcraft. Also die jetzt nicht so zocken. Ja, aber es ist für jeden ein fucking Begriff. Also es ist echt. Aber ich glaube, für viele ist es auch ein negativer Begriff. Aber ich glaube auch, die probieren, glaube ich, auch null irgendwie ein Publikum ranzubringen, was außerhalb von diesen Spielen existiert. Null. Die sind so richtig. Naja, aber dann können wir über den Trailer ein andermal sprechen. Genau. Ja, das ist richtig. Beziehungsweise, wenn das hier rauskommt, dann ist der ja wahrscheinlich auch schon da. Ja, aber wir bringen die sogar ein bisschen früher raus, vielleicht, weil es jetzt noch so aktuell ist. Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Okay, dann, ja, mehr haben wir ja nichts zu sagen, oder? Nö, eigentlich nicht. Ja. Ja, schon reingehauen. Ja.